Deutschlandfunk Kultur Tonart. Und wenn Sie gestern an dieser Stelle bei uns waren, wissen Sie, dass es eine neue Serie gibt in dieser Woche. Komische Kreuze. Robert Wyatt machte den Anfang und heute wird die Reihe fortgesetzt mit einem ganz besonderen Mann. Ja gut, das kann man eigentlich über alle sagen, die in dieser Reihe auftauchen, aber der hat es wirklich schon in sich gehabt. Der versetzt uns heute in das New York der 50er Jahre. Genauer gesagt sind wir in Manhattan, 6. Ecke, 54. Straße. Und da stand lange eine Figur, die aus Game of Thrones stammen könnte. Komplett in Wikinger-Montur, inklusive so einem zweihörnigen Helm, wie man das so kennt. In der rechten Hand einen Speer. Und den hat er manchmal weggelegt und auf einer Trommel getrommelt. Einen ganz bestimmten Beat. Und danach gab es dann manchmal auch ein Gedicht. Außer uns wundert sich hier niemand, denn Moondog ist stadtbekannt und respektiert und Jahrzehnte später sollte ihm als Komponist internationale Anerkennung zuteil werden. Götz Steger erzählt die Geschichte von Moondog, der uns jetzt ein Gedicht vorträgt. Machines were mice and men were lions once upon a time. But now that it's the opposite, it's twice upon a time. Um noch ein bisschen im Bild zu bleiben. Wenn wir als Touristen in den 50s in Manhattan wirklich Interesse gezeigt hätten, hätte uns Moondog bestimmt gerne erzählt, dass er nicht nur Gedichte, sondern auch schon viele Musikstücke geschrieben hat. Sogenannter Jazz, wie er sagt. Die Partituren hat er immer bei sich, notiert in Braille-Schrift, denn Moondog ist blind. So ungewöhnlich wie seine Erscheinung ist auch seine Musik, angefangen bei den Beats. Er sagt, dass ihn sein Vater früher in Wyoming mit zu einer indigenen Sonnentanzzeremonie genommen hat. Dort durfte er dann auf dem Schoß des Häuptlings sitzen und die Trommel schlagen. So ist der Groove seiner Musik, sein Jazz, von Native Americans beeinflusst. The so-called Jazz that I write is inspired by the American Indians. They have the running beat, which is 1, 2, 3, 4, and the walking beat, 1, 2, 1, 2. Ansonsten zeugen Moondogs Stücke von einer großen Expertise abendländischer Kompositionstechniken. Wie kam es dazu? Louis Hardin, wie er eigentlich hieß, war Jahrgang 1916 und stammte aus einem ländlichen Idyll in Kansas. Aufgrund von jugendlichem Leichtsinn erblindete er beim Hantieren mit Dynamit, lernte dann die Braille-Schrift und bekam ein Stipendium für ein Musikstudium. Sein besonderes Interesse galt dem Kontrapunkt mit seinen strengen Regeln der Mehrstimmigkeit, immer wieder in seinen Stücken zu hören. In den 40ern ging er nach New York, hatte durch Bart und lange Haare ein paar Jobs als Jesus-Fotomodell. Der Vergleich fing ihn an zu nerven, außer seinem Interesse an nordischer Mystik auch ein Grund, warum er ab sofort Wikinger-Klamotten trug. Da, wo er aber hin wollte, in die Kulturhäuser, wie die Met oder die Carnegie Hall, ließ man ihn wegen seines Aussehens nicht, trotz seiner guten Bekanntschaften mit Stravinsky oder Stardirigent Arthur Roginski, die ihn künstlerisch respektierten. Eine kurze Ehe holte ihn raus aus dem Dasein des Dropouts, scheiterte aber schnell und so stand er dann wieder an seiner Ecke 6. 54., die übrigens schon lange Moondogs Corner heißt. Bei seinem Look absolut plausibel, dass die Hippies ihn als Figur abfeierten. Ende der 60er bekam er einen Plattendeal über zwei LPs, die ihn über New York hinaus bekannt machten. Janis Joplin adaptierte seinen Song All Is Loneliness. Er selbst fand, dass die Version den Song ruinierte. Überhaupt konnte er mit Rock'n'Roll und Gegenkultur nichts anfangen. Sein inzwischen gewachsener Bekanntheitsgrad verschaffte ihm in den frühen 70ern eine Einladung zu einem Konzert nach Frankfurt. Danach entschloss er sich, in Deutschland zu bleiben. Wieder als Tramp unterwegs blieb er in der einen oder anderen Stadt, bis sich Familie Göbel in Recklinghausen seiner annahm. Die Tochter Ilona Göbel transkribierte seine Partituren, Kontakte wurden geknüpft, es folgten Alben und Konzerte sowie Kompositionsaufträge, etwa für die Salzburger Festspiele. Aus dem Hobo war ein renommierter, in der Hochkultur anerkannter Komponist geworden. Jahre 99 starb Louis Hardin, alias Moondog. Inzwischen ist längst eine Biografie über ihn erschienen. Seine Stücke werden immer wieder aufgeführt. Das bekannteste bleibt dieses hier, Bird's Lament, geschrieben für Charlie Parker, der ihm des Häufigeren beim Cornern Gesellschaft leistete, damals in New York, Ecke 6. 54. Moondogs Corner. Der einzigartige Moondog, der ja zum Glück in Erinnerung geblieben ist. Viele seiner Stücke sind wieder aufgelegt worden auf Schallplatte. Also die alten Sachen von ihm sind auch wieder aufgelegt worden. Und wer glaubt, dass diese Musik vielleicht ein bisschen simpel ist, täuscht sich. Ich habe mal vor einigen Jahren auf einem Festival eine Band gesehen, ein Saxophon-Oktett war es, glaube ich. Junge Typen, die versuchten Moondog zu spielen und die hatten offensichtlich nicht genug geübt. Es war fantastisch, wie die aus der Kurve flogen, weil sie nicht in der Lage waren, diese mehrstimmigen Sachen zu spielen und in diesem einzigartigen Beat zu bleiben. Moondog, ja, großartig. Morgen ist dann hier als komischer Kauz Arthur Russell zu erleben im Deutschlandfunk Kultur.